Ja, aber jetzt gehen wir ins Fitnesscenter. Ich war heute im Fitnesscenter, dort geht mein Gewicht schnell runter. Dann war ich im Saunatrakt, dort waren alle nackt. Knitterarsch und Faltentitten passen, wie glücklich gestritten, welcher nun der Größte sei. Knitterarsch und Faltentitten passen, wie glücklich gestritten, welcher nun der Größte sei. Ich war heute im Fitnesscenter, dort geht mein Gewicht schnell runter. Dann war ich im Saunatrakt, dort waren alle nackt. Schau ich so an mir herunter, kann ich meine Füße sehen, schön geformt und kein Schimmel. Schau so an mir herunter, kann ich meine Füße sehen, als kämen sie vom Himmel. Ich war heute im Fitnesscenter, dort geht mein Gewicht schnell runter. Dann war ich im Saunatrakt, dort waren alle nackt. Im Fitnesscenter, dort geht mein Gewicht schnell runter. Dann war ich im Saunatrakt, dort waren alle nackt. Ich war heute im Fitnesscenter, dort geht mein Gewicht schnell runter. Dann war ich im Saunatrakt, dort waren alle nackt.